los, wenn das Ding will. Okay. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich habe dieses Mal gedacht, ich fange an mit einem Werkstattbericht und habe das dann auch unterschrieben mit der Punk mit zu viel Zeit. Weil in der Ankündigung zu der Lesung heute habe ich geschrieben, dass ich heute in den Liederbüchern des Punk nach Liedern blättern werde, die das schlechte Heute besingen. Mein Problem dabei ist natürlich immer, dass ich die Ankündigungen für meine Lesungen in der Regel schreibe, bevor ich die Lesungen selber schreibe. Und deshalb war mir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht bewusst, dass ich kein einziges Punkrock-Liederbuch besitze, in dem ich jetzt blättern könnte. Und dann hatte ich natürlich auf einmal ein Problem. Weil diesmal war es tatsächlich nicht so einfach. Zum heutigen Thema gab es nämlich zu viele Texte, beziehungsweise Lieder. Am Ende waren es über 150 in der engeren Auswahl. Die schlechte Gesellschaft scheint ein sehr dominantes Thema im Punkrock zu sein. Und hätte ich jetzt eben ein Buch mit diesen Texten, würde ich jetzt da einfach draus losblättern. Und euch einzelne Texte draus vorlesen und die dann auch kommentieren. Aber wie gesagt, das Buch habe ich nicht. Aber für jedes Problem gibt es auch eine Lösung. Und vor allem, wenn Mensch oder wenn ich ausreichend Zeit habe, eine Punkrock-Lyrik-Lesung zu schreiben. Und weil ich immer genug Zeit habe, Punkrock-Lyrik-Lesungen zu schreiben, war das auch kein großes Problem. Und ich hatte sogar genug Zeit, um diese einleitende Einleitung für diese Punkrock-Lyrik-Lesung zu schreiben. Scheiß auf die Bindung. Ja, das ist auch gut. Aber zum eigentlichen Thema. Was habe ich jetzt damit so vielen Texten gemacht? Da ist natürlich die einzige Lösung für dieses Problem, ist, dass ich mir dann da natürlich eine Auswahl treffe. Aber was mache ich, wenn ich mich nicht entscheiden kann? Dann lasse ich natürlich auswählen. Also habe ich auch auswählen lassen. Und wie habe ich das gemacht? Ich habe alle zur Auswahl stehenden Tracks in eine Playlist gepackt und mal den Player so durchschaffen lassen, also im Zufallsmodus durchspielen lassen. Und die ersten 27 Tracks, die der Player ausgeschaffelt hat, die habe ich dann für die Lesung hier genommen. Und das ist dann in den sogenannten Club 27, wenn euch das Schlagwort was sagt. Fand ich witzig. Jawohl. Und die Texte hört ihr jetzt auch gleich. Aber ich habe sie nicht in der Reihenfolge gelassen, in der sie mir ausgespuckt wurden. Ich habe sie auch noch ein bisschen angeordnet und in thematische Abschnitte gepackt. Die habe ich dann mit einer Überschrift noch überschrieben und ein paar eigene Zeilen dazu gebastelt, damit ihr auch ungefähr wisst, was euch dann erwartet in den jeweiligen Blöcken. Weil alles andere wäre ja ziemlich konfus gewesen und das wäre ja auch traurig irgendwie. Mindestens genauso traurig, wie diese Gesellschaft ist. Und so traurig, wie diese Gesellschaft ist, die sich immer mehr einer algorithmischen Steuerung überlässt, wollte ich das dann auch nicht mit dieser Lesung auch so machen. Weil zum einen sind natürlich diese Shuffle-Algorithmen von diesen Playern auch viel zu schlecht, nämlich schlechter sogar noch, als die gesellschaftliche Algorithmik funktioniert. Aber nicht diese Algorithmik ist es, die mich traurig macht an dieser Gesellschaft, sondern dass sich viel zu wenige ein Herz nehmen und einfach die Dinge, die sie haben, neu anordnen, selbstständig neu anordnen, um dabei vielleicht mal wirklich drüber nachzudenken, ob sie wirklich so leben wollen, wie sie gerade leben und ob sie nicht vielleicht ein besseres, wenn nicht sogar ein gutes Leben für sie möglich wäre. Ein möglichst gutes Leben für möglichst alle. Und dass das geht, will ich auch mit dieser Punkrock-Lyrik irgendwie zeigen. Und ob es gelungen ist, das liegt auch an euch zu entscheiden. Aber bevor es jetzt eigentlich losgeht und ich euch schon mal vielen Dank dafür sage, dass ihr mir zugehört haben werdet, noch ein kurzer Hinweis zum Titel der Lesung, Your Society Makes Me Sad. Der Titel ist geklaut. Von Johnny Thunders. weil ich hatte da mal irgendwann so eine Phase. Jetzt aber geht's wirklich los. Viel Spaß mit dem ersten Abschnitt, den ich da überschrieben habe mit einem Panther oder die Wutstäbchensuppe. Das erste Text von mir. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müde geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Also der Teil ist nicht von mir, das habt ihr vielleicht gemerkt. Hinter 1000 Stäben keine Welt, die hält, was sie verspricht. Es wäre schön, wenn es sie gäbe, aber das tut es einfach nicht. Was wäre denn eine Welt, in der es keine Stäbe gäbe, keine mächtigen Gräben und kein Geld? So gern ich eine Antwort hätte, die Idee dazu, die fehlt. Die Idee, die fehlt, die Welt, die fällt, was sie hält, sind 1000 Stäbe, mächtige Gräben und das Geld. Mein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müde geworden, dass er nichts mehr hält. Mir ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Ich komme aus der Wüste, aus Stahl und Glas. Ich komme aus der Wüste, aus Angst und Hass, wo die Menschen verdursten auf der Suche nach Liebe, krank vor Verzweiflung und vom Warten müde. Ich komme aus dem Land der vergifteten Straßen, wo man den Tag verkaufen muss, um sorglos zu schlafen, wo das Leben schneller ist, als ein Herz schlagen kann und 1000 Lügner sprechen, bevor einer die Wahrheit sagen kann. Ich komme vom Planeten der verzweifelten Götter. Ich komme vom Planeten der reichen Bettler, wo die Liebe verkauft wird und der Hass verschenkt, wo man die Mörder belohnt und die Heiligen hängt. Hilf mir, zeig mir den Weg hier raus, lass mich nicht hängen, gib mir eine Antwort, zeig mir den Weg hier raus, hilf mir. Das gab's schon mal, oh. Oh, das mache ich eigentlich nicht. Das mache ich eigentlich nicht. Ich habe, sehr gut, dann habt ihr das erste Mal gehört. Das gab schon mal so. Zweites Scherbenlied und das auch noch doppelt. Na gut. Da hilft mir halt kein Gang, geschmeidig starker Schritt. Ich mache einfach weiter, weil er sich nur im allerkleinsten Kreise dreht. Es bleibt ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt mein bloßer Wille steht. Aber manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Doch auf dem Weg, da sprüht der Funken, das Bild, es wirbelt wild, fast wie betrunken, im Vorhang der Pupille und zappelt durch der Glieder angespannten Stille und hört erst im Herzen auf zu sein. Nein, das Bild, es beginnt zu säen, das Wissen, dass ich weiß, what really makes me mad, dass es die Gesellschaft ist, that really makes me sad. Und den nächsten spiele ich euch vor. zum nächsten Teil. Der ist überschrieben mit Grau oder die farbigen Schatten. Also die farbigen Schatten habe ich von Goethe geklaut. Über Wikipedia. Das ist eine Farbenlehre. Und da der erste Text ist von Fehlfarben, der Grauschleier. Ich habe das alles schon tausendmal gesehen. Ich kenne das Leben, ich bin im Kino gewesen. Und doch jedes Mal, wenn ich sie sehe, weiß ich nicht, wie es gehen soll. Ich finde nicht den Dreh. Die Geschichte ist langweilig, immer dasselbe. Die Bücher zum Thema sind auch nicht das Gelbe. Und will ich dir dann mal was sagen, dann fällt mir nichts ein, nur leere Phrasen. Die Musik aus der Küche ist auch schon ziemlich zerkratzt. Ich habe geweint bei jedem zweiten Satz. Und wenn ich dann schon mal was Eindeutiges tue, dann fürchte ich sogleich, sie denkt, lass mich in Ruhe. Es liegt ein Grauschleier über der Stadt, den meine Mutter noch nicht weggewaschen hat. Grau von But Alive. Sie sind sicher, dass ihr Gott der Einzige ist und deshalb werden ihr heilige Kriege geführt. Sie sind sicher, dass ihr System das Beste ist und deshalb werden Menschen als Chaoten denunziert. Sie sind sicher, dass ihre Szene die coolste ist, dass der Rest der Welt sowieso nichts taugt. Sie sind sicher, dass die Männer an allem schuld sind und deshalb werden so lächerliche Ghettos aufgebaut. Sicher sein, das heißt Intoleranz, das heißt einfacher machen, als es in Wirklichkeit ist. Sicher sein, das heißt die Leere überwinden und sehen, dass du nicht alleine bist. Und die schlimmsten Verbrecher, die wir jemals sahen, waren Menschen, die sich immer sicher waren. Hitler, Stalin, alle Päpste, wir warten auf die Nächsten. Die Wahrheit in ihr Gehirn gefressen, nur ein Mensch zu sein, total vergessen. Nie gezweifelt, immer im Recht, oh, mir wird schlecht. Zwei Seiten und nichts ist schwarz-weiß. Niemals werde ich so sicher sein, dass ich immer alles besser weiß. Und ihr wisst alles ganz genau und ich scheiß auf eure Dogmen, denn für mich ist alles grau. Ja, ich weiß, wir müssen Standpunkt beziehen. Wollen wir nicht der verkackten Realität hier entfliehen? Doch es gibt halt noch den allerhärtesten Weg, den du immer nur voller Zweifel gehst. Der allerhärteste Weg ist, mit dem Catcar durch die Lande zu tingeln. Das wird sich der Dichter der Zahlen, die ich gerade gelesen habe, wohl auch nicht gedacht haben und wohl auch nie denken. Dann würde er den Weg nur voller Zweifel gehen und sich fragen, ob und inwieweit es Sinn macht, bezogene Standpunkte umzuziehen, um mit einer Umzugskiste Merch auf dem Catcar-Anhänger weiterzuziehen, damit Mensch sich noch mehr abstrampeln kann. Denn das ist es ja, worum es in dieser traurigen Gesellschaft ja eigentlich geht. Abstrampeln als Standpunkt. Und jetzt diese zugegeben etwas kryptischen Zeilen sind Markus Wiebusch gewidmet. Und wer ab und zu schon mal bei mir auf einer Lesung war, wird ihm auch schon mal begegnet sein und sich vielleicht auch daran erinnern, dass ich es ihm ziemlich übel nehme, dass er sich von But Alive, der Band, von denen der vorherige Text war, auch in einem Interview, ich glaube mit dem Deutschlandfunk, irgendwann mal distanziert hat mit den Worten, damals war ich ja auch jung und wütend. Und genau dieses Rumgeeier alter Männer, die sich eine Karriere gebaut haben und auf ihrer Wut, aber anscheinend nicht, weil sie auch mal wirklich wütend waren, finde ich ziemlich zum Kotzen mittlerweile. Vor allem, weil sie symptomatisch ist, symptomatisch dafür, der Jugend und damit im Rückblick sich auch immer selber genau das Recht einzuräumen, irgendwann mal rebellisch gewesen zu sein. Und würde mit diesem futuristischen Präteritum nicht durch die Blume gerechtfertigt, als alter Sack nicht mehr rebellisch sein zu müssen, könnte ich sogar damit leben. So ist es aber eigentlich nur noch traurig. Traurig, weil es zeigt, wie Gesellschaft funktioniert. Sie integriert die Rebellion. Rebellion wird radical shit. Aber das könnte dann auch irgendwann mal vom Vorteil sein, oder nicht? Vielleicht ist es aber auch einfach nicht mehr als Tränengas im High-End-Leben. Der Text jetzt von Ketka. Sind die Geschworenen zu einem Urteil? Ja, das sind wir. Und wie lautet es? Hier in der Sache das trauernde Volk gegen das eine gute Leben. Entscheiden wir hiermit? Ist es ein bisschen bitter oder wirklich schwer? Das Glas halb voll oder doch halb leer? Und wen interessiert das bitte sehr? Ich fand's auch mies. Und die Nackenhaare melden sich zur Standing Ovation und ich weiß genau, wie es ist. Dass das Leben vielleicht alles ist, aber sicher nicht klein und scheiße. Ein Stachel, aber nicht aus Holz, wird schließlich dann zum ganzen Stolz. Und bitte jeder nur ein Kreuz. Ich fand's auch mies. Ein bisschen bitter oder wirklich schwer, das Glas halb voll oder doch halb leer. Und wen interessiert das bitte sehr? Ich fand's auch schwer. Wie die Geschichten sich zur Trauer bückten in den ach so großen Augenblicken. Vom Balkon und irgendwelchen Brücken. Ich fand's auch doof. Eine Panzerschlacht im Sommerregen, sich selber viel zu wichtig nehmen. Tränengas im High-End-Leben. Ich fand's auch mies. Zwischen diesen beiden Texten aus Markus Wiebuschs Feder liegen gerade mal 12 Jahre. Und erschreckend, wie schnell das geht mit dem Altwerden. Wie schnell doch aus Glasschaben schärfen Lyrics milchiges Betroffenheitsgelalle wird. Aber sowas passiert eben vielen und nicht nur Markus Wiebusch. Markus Wiebusch hatte nur das Pech, gleichzeitig in den Feuilletons als einer der besten noch lebenden deutschsprachigen Songschreiber geehrt zu werden. Und zumindest das hat er sich verdient. Denn auf seine Art schafft er es immer noch, den Zeitgeist der traurigen Gesellschaft in nur 3 Worten auf den Punkt zu bringen. Halleluja, Ding Dong, Happy. Und genau mit Hilfe dieser 3 Worte habe ich auch eine kurze, sehr, sehr absurde Hommage oder was auch immer auf die traurige Gesellschaft über und auch geschrieben. Und die hört ihr jetzt. Halleluja, Ding Dong, Happy. Halleluja, was geht da? Ding Dong, Sapralot. Leben heißt doch nichts als warten aufs Schafott. Du wirst schon sehen, am Ende deines Lebens wirst du happy dort ganz gern hingehen. Nach der Arbeit erst, das ist doch klar, weil sie es ist, die alles ist, weil es immer schon so war. Halleluja, Happiness, Ding und Dong und ganz viel Stress. Mit einem Lächeln hörst du nix, nur deine Träume hecheln. Also fix, leg dich nieder, dann kommen sie vielleicht zurück aus der Happy-Traumfabrik. Und mit Glück erwachst du wieder. Ding Dong mit dem Wecker, Halleluja, zieh den Stecker aus dem Leben, das nicht lebt. Ein Klassiker von den Fehlfarben, Paul ist tot. Vielleicht liegt es daran, dass mir irgendwas fehlt. Ich warte darauf, dass du auf mich zukommst. Vielleicht merke ich dann, dass es auch anders geht. Dann stehst du neben mir und wir flippern zusammen. Paul ist tot, kein Freispiel drin. Ein Fernseher läuft, tot und stumm. Und ich warte auf die Frage, wohin? Ich traue mich nicht, laut zu denken. Ich zögere nur und drehe mich schnell um. Es ist zu spät, das Glas ist leer. Du gehst mit dem Kellner und ich weiß genau warum. Was ich haben will, das kriege ich nicht. Und was ich kriegen kann, das gefällt mir nicht. Ich will nicht, was ich sehe. Ich will, was ich erträume. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dir nichts versäume. Den nächsten spiele ich euch wieder vor. Von den dunklen Straßen, alles fuckt mich ab. So. Okay. Den nächsten Teil habe ich überschrieben mit starke Vereinseitigungen oder die Welt ist schlecht. Weil Punk hat recht, die Welt ist schlecht. Den Beweis gibt's jetzt, seid nicht entsetzt. Was witzig anfängt, bleibt es nicht. Der erste Text, der mal ausgespuckt wurde, ist von Ersatzkopf und heißt Sunny Unfair. Der Druck steigt, ich muss aufs Klo, da war wohl, nochmal. Der Druck steigt, ich muss aufs Klo, da war wohl zu viel Cappuccino. Aus dem Auto raus, in die Tanke rein, doch so ein Ärger, kein Kleingeld bei. 50 Cent, 70 Cent, wie viel denn noch? Sunnyfair, dreimal scheißen und ich bin arm. Jetzt bin ich drin, ich hab's geschafft, yeah, jetzt wird die Schüssel randvoll gekackt. Doch was ist das, was ist passiert? Das Dreckschwein vor mir hat alles vollgeschmiert. Mit Kacke, Sunnyfair, du bist nicht mehr, was du früher warst. Und in der Welt, in der Mensch Scheiße zu Gold machen kann, kann Mensch auch mit Scheißen Geld verdienen anscheinend. In dieser Gesellschaft werden sogar die menschlichen Bedürfnisse monetarisiert. Traurig, aber wahr. Aber, wenn wir schon beim Thema sind, Kommando Petermann, drei Farben, Scheiße. Es ist Herbst und ich bin alt und deshalb höre ich Towns van Zandt. Aber da muss ich mal kurz Stopp machen, weil so geht's ja eigentlich nicht. Towns van Zandt und seine unglaublich guten wie unglaublich traurigen Lieder über gesellschaftliche Verhältnisse erzählt an Einzelschicksalen habe ich nämlich schon in meinen Teenagerjahren gehört und nicht erst als alter Mann. Und ihr könnt tatsächlich auch froh sein, dass ich heute euch heute damit verschone, weil die sind gut, aber auch tatsächlich sehr heftig, wie ich finde. Aber die kommen noch dann irgendwo, irgendwie, irgendwann. Aber jetzt erstmal fängt unsere Zukunft an, und zwar nochmal mit dem Text. Und zwar von vorne. Es ist Herbst und ich bin alt, und deshalb höre ich Towns van Zandt. Sie sind jung und es ist Frühling und wollen dafür ein Kompliment. Im Sommer mögen sie Hitze, im Winter lieben sie weißen Schnee. Die Börse tötet Menschen und aus dem Radio kommt La Fee. Die Welt gesund und ohne Laster, die grauen Herren rauchen nicht mehr. Sie tragen heute bunte Hüte, treiben Hedonismus vor sich her. Sie verlieren jeden Anstand in ihrer Hohlwelttheorie. Wer sie nicht will, wird weggefegt. Heil, totale Ökonokratie. Das Fernsehen zeigt weiter die ewig gleiche Scheiße. Verblödung, Verhetzung, Big Brother, Adolf Hitler. Ich frag mich, wem dient sie, die neue Fahne? Heiße, drei Farben, Scheiße. Es ist Herbst und ich bin alt. Und daran ändert sich nichts mehr. Niemand sagt, dass Arbeit frei macht. Doch die Idee bleibt populär. Nur heute heißt's, wer will, der findet. Oder hat nichts verloren hier. Uns 10 Millionen Boni und euch 1, 2, 3, Hartz IV. Graupause, Sorgen und Probleme. In der ersten Klasse ist kein Platz mehr frei. Kurz vor Börsenschluss bricht der Aktienkurs noch ein. Das neue Smartphone direkt ausverkauft und 3 Tage Regen mitten im Pauschalurlaub. Nicht schon wieder Pizza, nicht schon wieder Bayern. Müssen wir heute Abend denn wirklich wieder feiern? Das WLAN-Signal schlecht, der Sex nur ein Versuch. Und die Schwiegereltern sind schon wieder zu Besuch. Blaue Flecken, Hilfeschreie, die niemand sieht und hört. Ein Nein nicht akzeptiert und ein Leben ist zerstört. Das Minus auf dem Konto, das immer größer wird. Die Angst vor kalten Nächten und draußen zu erfrieren. Sie jagen dich wegen der Farbe deiner Haut. Granaten explodieren direkt vor deinem Haus. Gefangen im Müll stirbt ein Mensch den Hungertod. Todesängste auf dem Meer in einem viel zu kleinen Boot. Das sind Sorgen, Sorgen um Probleme, die niemand haben will. Und man fragt sich, wie soll's nur weitergehen? Willst du mitlesen? Ne? Oh. So, das war das. Und jetzt kommt die Gruppe 80, die spiele ich euch wieder. Auf Wiedersehen, Sozialsystem. Molotow Soda Pfand. Monatsanfang, oje, leeres Portemonnaie. Ich steck in Geldnöten, mir verdunsten die Kröten. Nix auf der hohen Kante, keine reiche Tante. Alle Freunde angefleht, aber gar nichts geht. Ich sitz in der kalten Bude, heiz mit Ketchup seit 4 Tagen. Doch es gibt noch einen Ausweg, ich brauche nur einen Einkaufswagen. Wenn ich den Pfand wegbring, wird alles wieder gut. Dann gibt's was Leckeres zu essen, ein Sixpack Bier, ein Päckchen Tabak und Klopapier. Wenn ich das Pfand wegbring, wird alles wieder gut. Rote Zahlen, ole, so wie ich das sehe, ist die Beschaffung von Geld nicht so meine Welt. Mein Dispo ausgeschöpft, mein Sparschwein geköpft für Wasser und Strom und das Telefon. Ich ertrink in einem Strudel traurig schöner roter Zahlen, während andere sich genüsslich in den Südseestränden ahlen. Und bei der Bank schreibt man in Schönschrift meinen Namen mit dem Rotstift, denn die wissen ja auch nicht, dass hier morgen Geld eintrifft. Wenn ich das Pfand wegbringe, wird alles wieder gut. Knochenfabrik, obdachlos und trotzdem sexy. Vaterstaat hat endlich reagiert. Sexy sein wird jetzt subventioniert. Das Recht auf sexy sein, es zahlt sich aus. Ich gehe durch die Straßen und fühle mich wie zu Haus. Obdachlos und trotzdem sexy, das ist der neue Trend jetzt. Obdachlos und trotzdem sexy hat sich endlich durchgesetzt. Sexy sein wird jetzt subventioniert. Wurde ja auch Zeit, dass das passiert. Gottes Werk und Teufels Beitrag von Pasco. Jeder weiß, dass es scheißkalt wird im Winter. Und was passiert, wenn man Menschen draußen lässt? Dass Neid und Angst und Neid noch weiter wachsen, wenn Quoten-Junkie-Welt dann gegen Minderheiten hetzt. Und wir alle sehen, dass Höcke toleriert wird und was Rattenfänger Menschen hier gelingt. Dass Krupalla, Gauland, Storch und Urban und Höcke nicht nur Demagogen, sondern Nazis mit Krawatte sind. Und wir wussten alles über Flussdelfine, über den Endling, den man selten sieht, über Wildkatzen, Orang-Utans, Wandertauben und über 100.000 Arten, die es heute nicht mehr gibt. Wir wissen ganz genau, wie viel die Gletscher schmelzen und wann das Meersalz dann das Grundwasser erreicht, wann die Mangrovenwälder kleiner werden und verschwinden und die in Helder dann zum letzten Mal dem Wasser weicht. Und der Teufel schickt uns einen Kuss. Wir haben von alledem gewusst. Alle Märchen leben von denen, die an sie glauben. Jedem sei eine Wahrheit, jeder Gier die eigene leichte Beute. Lügen haben keine Beine, aber viel zu lange Arme. Regenwälder, Priester, Glyphosat, Myanmar, alles heute. Palmöl, Fake News, Amazon. Geschichten werden erfunden, doch Geschichte schreibt sich immer jetzt. Drohnenkrieg, Nike, Mittelschicht verschwinden. Gottes Werk und Teufels Beitrag. Wir haben all das selbst gewusst. Nächster Text ist einer von den Punkbands mit unglaublich geilen Bandnamen. Die Band heißt Man kackt sich in die Hose. Der Text heißt Objektstudie. Tanz im sauren Regen, splitternackt durch diese Stadt. Ein Prolet, ein Antiheld, spuckt auf mich hinab. Sperr mich ein und studiere das Objekt. Such mich ab und schmeiß mich weg. Übe mich in Selbsthypnose, ohne Hose in der Kirche. Ein moderner Penner, Todesstoß in meinem Schoß. Ich bin ein Produkt, Stahlwolle, Beton und Glut. Durchsuche Taschen und füll den Hut. Ich bin das Letzte, ich bin ein Versuchsobjekt. Studiere mich und während ich im Teferek. Im Teferek ist auch nicht schlecht. KGW, Krause Glucke, Weltverschwörung, Endstation. All die Jahre haben wir tatenlos zugesehen, wie Statisten in einem schlechten Film, scheinbar unbeteiligt. Jeder hat gewusst, dass etwas passieren muss. Wir haben uns im Kreis gedreht und Kopf und Kragen diskutiert. Uns fiel nichts Besseres ein, als zu streiten über Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten. Im Kampf der Interessen haben wir nicht begriffen, dass wir den Ast absägen, auf dem wir sitzen. Letzter Halt, die Weichen sind gestellt. Ist das unser Vermächtnis an dieser Welt? Letzter Halt, die Tage sind gezählt, auf glühenden Kohlen fressen wir dann unser Geld. Die Hälfte ausgedörrt, die andere überflutet, zwischen ein paar goldenen Nasen ist der Rest schon halb erstickt. Die Ressourcen, die längst nicht mehr für alle reichen, gehören doch am Ende immer den gleichen. Nichts sehen, nichts hören und auch nicht drüber reden. Die kollektive Lethargie, die Zeit ist schon beinahe abgelaufen. Und eine andere Welt kann man sich nicht kaufen. Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Ich frage mich bloß, ob mit oder ohne uns. Ich streich den Staub von meinen Gliedern. Für die Welt, die ich einst kannte, lege ich Blumen nieder. Dann kommt der nächste Teil, den Titel habe ich geklaut von einem Albumtitel von den Kaputtkrauts. Quo Vadis, Arschloch. Wie soll das nur weitergehen? Das soll weitergehen, nur wie? Das soll nur wie weitergehen? Nur soll das wie weitergehen? Weitergehen soll das, wie nur? Wie nur soll das weitergehen? Das ist keine Frage. Jeder Weg bestimmt sich über sein Wohin. Ohne das Wohin macht kein Weg auch nur einen Sinn, außer den Sinn bloß zu überleben. Bloßes Überleben sollte es nicht geben. Im Leben muss es schon was Besseres geben als Leben überleben überleben. Leben überleben in Gesellschaft überleben. In Gesellschaft überleben, Leben überleben. Überleben, da muss es schon was Besseres geben. Daran besteht kein Zweifel, außer der Zweifel, im Zweifel zu verzweifeln. Und genau davon handeln die nächsten Texte. Der erste ist ein alter, von einem Sampler, das ist das Sampler-Cover. Ich weiß nicht, ob das so aufgenommen wurde, ich glaube mal als Single. Von Big Muff, Blackout. Wir sind die Leichen von Kalkutta und Heroin aus Amsterdam. Das gelbe Fieber aus Rocina und eine Straße nach Hanoi. Wir sind die Ratten von Neu-Delhi und eine U-Bahn in New York. Wir sind die Cholera bei Adi und das Plastik aus Hongkong. Wir sind die Bomben von Hiroshima und so süß wie Marzipan. Hier kommt der Blackout und alle Lichter gehen aus. Die Boxhamsters in dieser Zeit. Der Mond steht schon hoch und ich sitz auf der Treppe. Es riecht stark nach Pisse, doch das stört mich nicht sehr. Ich renne und trinke und schaue auf die Straße, doch schon seit Jahren bewegt sich nichts mehr. Ich sitze und denke und warte auf die Zukunft, aber die kommt erst, wenn ich meine Zeit falsch rumdrehe. Ich habe keine Lust, mich länger zu bücken, trotzdem viel zu viele rote Ampeln auf meinem Weg. In dieser Zeit, sich zu bewegen, macht dir täglich klar, was von uns bleibt. In dieser Zeit, dein Ziel zu finden, raubt dir die Kraft, bringt Übelkeit. In dieser Zeit, sich zu behaupten, fällt für dich flach, du bleibst allein. In dieser Zeit, ein Narr zu werden, kommt dir nur recht, du schlägst gern ein. Mitleidvolles Lächeln oder Kopfschütteln. Ich bin doch nicht bescheuert, kann mich niemand verstehen? Vielleicht versucht später mal ein Buch daran zu rütteln. Doch am Schluss behalte ich recht. Verdammt, ihr werdet es sehen. Den nächsten von Kackschlacht spiele ich nochmal. Jahr 80, fort von krank. Dieser Ort macht dich krank, dieser Job macht dich krank, dieser Alltag macht dich krank, du kannst ihm nicht entkommen. Dieser Mensch macht dich krank, diese Beziehung macht dich krank, dieses Gefühl macht dich krank, du kannst ihm nicht entkommen. Dieser Raum macht dich krank, dieser Tag macht dich krank, dieses Erinnern macht dich krank, du kannst ihm nicht entkommen. Das Bewusstsein macht dich krank, dieser Weg macht dich krank, diese Wiederholung macht dich krank, du kannst ihr nicht entkommen. Dreh dich um und geh einfach fort, dreh dich um. Vergesse das Vermissen, geh einfach fort. Trau dich und leide nicht, gehe einfach fort. Dreh dich um und gehe einfach fort, dreh dich um und gehe einfach fort. Dieser Ort macht dich krank, dieser Job macht dich krank, dieser Alltag macht dich krank, dieser Mensch macht dich krank. Diese Beziehung macht dich krank. Dieses Gefühl macht dich krank. Dieser Raum macht dich krank. Dieser Tag macht dich krank. Dieses Erinnern macht dich krank. Liebe macht dich krank. Dieser Weg macht dich krank. Wiederholung macht dich krank. Dreh dich um. Geh einfach fort. Fernbedient von Muff Potter. Ich habe gefragt, was ist so passiert? Du hast gesagt, wir haben uns einen neuen Fernseher gekauft. Was sollte ich sagen, außer, aha. Ich will ja eure heile Welt nicht zerstören, wenn es doch sowieso nichts nützt. Wenn ihr bis heute noch nichts gemerkt habt, dann, naja, nebenan wird es wieder lauter. Das Familienoberhaupt ist von der Arbeit zurück. 8 Stunden an der Maschine und es reicht noch immer nicht zum Glück. Überstunden für den Urlaub. Und das ist dann der Dank. Die Tochter, ein Punk. Er schaut nach oben und ist immer noch stolz auf sein Land. Ich weiß nicht, wie er es macht. Andererseits, was soll er denn tun? Nur einmal hinterfragen und sein ganzes Leben stürzt ein. Alles, wofür er so lange geschuftet hat. Und was dann? Und so geht's halt wieder auf die Scheinasylanten, auf die schwulen Säue und die hysterischen Tanten und die dreckigen Zecken, die seiner Tochter den Kopf verdrehen. Das sind die Chaoten, die auch manchmal in der Bildzeitung stehen. Wir sind die schwulen Säue und die dreckigen Zecken. Wir sind geniale Krüppel und ihr am Verrecken. Und wir stehen daneben und was bleibt uns übrig, als zu lachen? Das ist auch der Übergang zum nächsten und, glaube ich, letzten Teil, wenn ich jetzt meine eigene Lesung kenne, den ich überschrieben habe mit einem Zitat von Jock, Quetschenpower. Mein Hass, den könnte haben, aber mein Lachen kriegt er nicht. Was bleibt uns übrig, als zu lachen? Was sollen wir auch sonst machen? Keine anderen, keine halben Sachen. Außer Lachen gibt es nichts zu machen. Vor allem bloß kein halbes Lachen gehört zu den vielen Sachen, die wir nicht mehr machen. Reißt stattdessen die Trauer aus den Büchern mit einem Lachen im Gesicht. Das Ende naht, es ist in Sicht, doch enden tut das Ende jetzt noch nicht. Das Ende endet ganz zum Schluss. Und der ist es, der erst noch kommen muss. Und wenn er kommt, dann ist es einerlei, denn zum Schluss ist es vorbei. Dagegen hilft, da bin ich sicher. Sicher auch kein Gekicher und kein Zeter und kein Mordio. Am Schluss, dann ist's zu Ende. Dann ist es nun mal so. Aber der Zeter und das Mordio erleichtern meinen Brass auf diese traurige Gesellschaft und ihr Leben, das nicht lebt. Euer Leben, das nicht lebt. Mein Leben, das nicht lebt. Leben, das nicht leben, ist das, lebt, das Leben, das nicht lebt, ist das, was ich am Leben hasse. Leben in Gesellschaft, die nicht lebt. Lebt Gesellschaft, die nicht lebt. Lebt nicht die Gesellschaft, die nicht lebt. Lebt das Leben in Gesellschaft, indem ihr so viel Leben gebt, wie ihr an Leben übrig habt. Und nehmt nur so viel Leben an, wie euch ein anderer geben kann. Und bitte bloß nicht andersrum. Die Parallelwelt von abwärts. Stahlbeton und Blechlawinen, maximale Effizienz. Feldarbeit, Betriebssysteme, dazwischen meine Existenz. Klaustrophobisch Tunnelblicke, maximale Effizienz. Kameras und Warnsysteme, dazwischen meine Existenz. Und manchmal fühle ich so, als will ich hier nicht sein. Gibt es eine Parallelwelt und, wenn ja, wie komme ich rein? Manchmal denke ich, hier will ich gar nicht sein. Und ist da draußen irgendetwas? Und wenn ja, wie komme ich rein? Kontrolle solitär. Ich will kein Memory spielen. Ich will kein Therapie spielen. Will kein Monopoly spielen. Ich will kein Risiko spielen. Ich will ein Kartenhaus bauen. Ich will kein RTL schauen. Ich will keinen YouTube-Kanal. Das ist mir alles egal. Ich brauche kein Frühwarnsystem. Das ist mir unangenehm. Ich brauche kein Bonuspaket. Ich brauche kein Zusatzgerät. Ich will kein Gartenhaus bauen. Ich will nicht ins Regelwerk schauen. Ich sehe kein neues Fanal. Das ist mir alles egal. Solitär. Jeder gegen sich selbst. Brillen zertrümmern und weg von Slime. Der äußere Feind ist überall, wo du ihn suchst. Du fühlst dich allein, doch so gut es geht, willst du kein Teil von ihnen sein, kein Bestandteil sein. Handlungsspielraum eingeengt, in die Jacke reingezwängt, wenn niemand und keiner was verändern kann. Reiß den Verstärker auf, leg die Gitarre an. Selten das Gefühl, du tust, was du willst. Hast du oft das Gefühl, dass du tust, was du musst, doch am zweiten Tag hast du 4 Wünsche frei. Geht die Ohnmacht an dir vorbei. Sie wünschten, sie könnten für immer sein und bauen ein Haus aus Lügen. Ich höre sie, ich sehe sie, im Radio, im Fernsehen. Wen können sie damit betrügen? Reichtum ist für den, der ihn will, das Paradies, wenn du es verdienst. Und du erinnerst dich, in diesem Land hast du einst das Paradies verbrannt. Ewiges Leben, perfekt und schön, doch das Grauen kannst du in ihrem Lächeln sehen. Verbranntes Herz, leeres Gesicht, aber deine Seele, die kriegen sie nicht. Du bist müde vom Reden, dem Versuch zu verstehen, zu viel schon verstanden, drehst du dich um zu gehen. Brüllen, zertrümmern und weg. Brüllen, weg. Brüllen. Noch immer hier, immer noch hier. Moloch. Wo bleibt die Revolution für den Frieden und die Freiheit? Alles, was bleibt, ist letztlich die Gewissheit, für den Scheiß zu alt. Die Bewegung ist tot. Genauer betrachtet ist doch alles im Lot. Ein Drittel Heizöl, 2 Drittel Benzin, 68 gebrannt, brennt heut auch noch schön. Brüder geworden in den letzten Jahren, längst nicht so weit, eure Wege zu fahren. Denn euer Mitleid wollen wir noch immer nicht. Diese Worte stehen an den Wänden und uns im Gesicht. Und wir fühlen uns noch immer tonnenschwer. Das Leben in uns weiter. Und die letzte Schlacht, die gewinnen immer noch wir. Denn wir sind immer noch hier. Hier war Farbe dabei, weil da steht ein Scheißhaus da gegenüber. Ja, das steht da, weil da Handwerker sind wahrscheinlich. Wir sind immer noch hier und wir werden auch hier bleiben, vor allem wenn es uns gelingt, dass wir uns diese traurige Gesellschaft nicht weiter einverleiben. Statt fernbedient, lieber fort von krank, lieber Parallelwelt leben als den Dreck, lieber brüllen, zertrümmern und dann weg. Statt solitär bleibe ich für immer Punk. Dazu die Mittagspause, when the kids are united. Bye. Fluch und Segen von Live-Aufnahmen. Das war tatsächlich mein letztes Wort für heute. In Gestalt von Mittagspause. Schön, dass er da war. Schön, dass er mir zugehört hat. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Gerne. Ich spiele wie immer, solange der Akku noch hält, die Playlist, dass er die Lieder auch hört, wie sie richtig sind.